Ein paar Tage später kehrte sie zurück. Sie konnte nicht einmal mehr weinen. Ich glaubte, Jamil sei tot. Sie verneinte, aber mehr wollte sie nicht sagen. Einige Stunden später teilte mir Beta mit, Jamil sei verhaftet. Die Anklage laute auf Terrorismus. Meine Fragen an Jamils Mutter blieben unbeantwortet. Sie zitterte unaufhörlich und bekam Fieber. Ich holte einen Arzt. Sie wehrte sich wie ein umzingeltes Tier gegen die Untersuchung. Später berichtete mir der Arzt, ihre Scheide sei aufgerissen. Man müsse ihr einen breiten, harten Gegenstand hineingestoßen haben. Sicherlich einen Knüppel. 2 Tage darauf rief mich Beta nach Jerusalem und begleitete mich in ein Militärkrankenhaus. Jamil lag in einem Bett. Sein Gesicht war das eines alten Mannes. Er erkannte mich nicht. Ich weinte. Beta sagte, man habe ihn zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie zeigte mir die Kopie eines Geständnisses, das mein Geliebter unterschrieben hatte. Ich fuhr in unser Dorf zurück. Nach einem Jahr wurde Jamil entlassen